und bewahre sie vor den bösen Taten. Wen du an jenem Tag vor den bösen Taten bewahrst, dessen hast du dich ja erbarmt, und das ist der großartige Erfolg.